keinen Sechser in der Tasche, bloß ein Stempelschein. Durch die Löcher der Kledage kickt die Sonne rein. Mensch, so stehst du vor der Umwelt gänzlich ohne was, wenn dein Leichnam plötzlich umfällt, wird kein Auge nass. Keine Molle schmeißt der Olle, wenn er dir so sieht. Ja, die Lage sieht sehr flau aus, bestenfalls im Leichenschauhaus hast du noch Kredit. Stellst du dir zum Stempeln an, werdet Elend nicht behoben. Wer hat dir, du armer Mann, abgebaut? So hoch da droben. Ohne Arbeit, ohne Bleibe, bist du null und nicht, wie ne Fliege von der Scheibe, wirst du weggewischt. Ohne Pinke an der Panke, stehst du machtlos da, und der Bourgeois sagt Danke, rückst du ihm zu nah. Äußerst schnell schafft die Gesellschaft Menschen auf den Müll. Wenn du hungerst, halte Fresse, denn sonst kriegst du ne Kompresse und dat mit Gebrüll. Stellst du dir zu pampig an, setzt mit gleich nen Wink von oben, denn es haben dich arme Mann abgebaut, die hoch da droben. Und so kicken dir die Knochen sachte aus der Haut, und du bist in wenigen Wochen völlig abgebaut. Und du kaufst dir ein paar Latten für ne letzte Mark, denn für einen dünnen Schatten reicht ein dünner Sarg. Nur nicht drängeln zu die Engeln, kommst du noch zur Zeit. Holde Rationalisierung singt dir die Gewerkschaftsführung sinnig zum Geleit. Stell dir vorsichtshalber dann gleich zum Stempeln an, auch oben, denn du bleibst als armer Mann abgebaut, auch hoch da droben.